Abschnitt 14 aus Nicholas Nickleby, Band 7, von Charles Dickens, übersetzt von H. Roberts. Diese LibriVox-Aufnahme ist lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. 65. Kapitel. Schluss. Als ihre Trauerzeit vorüber war, reichte Madeline Nicholas die Hand, und zwar an demselben Tage, an welchem Käthchen Mrs. Wohlgemut wurde. Man hatte erwartet, dass Tim Linkinwater und Miss La Creevy das dritte Paar ausmachen würden, was sie jedoch ablehnten. Zwei oder drei Wochen später gingen sie aber eines Morgens vor dem Frühstück miteinander aus und kehrten mit fröhlichen Gesichtern zurück. Sie hatten sich in der Stille trauen lassen. Nicholas legte seiner Gattin Vermögen in der Firma Wohlgemut an, deren Teilnehmer Frank geworden war. Nach einigen Jahren hieß dieselbe Wohlgemut und Nickleby, so dass Mrs. Nicklebys prophetische Ahnungen wahr wurden. Die Zwillinge zogen sich aus dem Geschäfte zurück. Sollte es nötig sein zu sagen, dass sie glücklich waren? Sie waren von hundertfachem Glücke ihrer eigenen Schöpfung umgeben und lebten nur der Vergrößerung desselben. Tim Linkinwater ließ sich nach vielem Bitten und Drohen herab, einen Anteil an der Firma sich gefallen zu lassen, konnte indes nie vermocht werden, seine Einwilligung zur Veröffentlichung seiner Teilnehmerschaft zu geben, und fuhr stets in pünktlicher Erfüllung seiner Komtoristenobliegenheiten fort. Er bewohnte mit seiner Frau das alte Haus und hatte dasselbe Schlafzimmer inne, das er 44 Jahre im Gebrauch gehabt. Seine Frau wurde je älter, desto munterer und lachlustiger, und die Freunde des komfortablen Paars pflegten zu sagen, es wäre unmöglich zu entscheiden, wer glücklicher aussehe. Tim, wenn er ruhig lächelnd in seinem Sessel an der einen Seite des Kamins, oder seine kleine, bewegliche, plaudernde und lachende Frau, wenn sie in ewiger, geschäftiger Unruhe ihm gegenüber saß. Dick wurde aus dem Comptoir entfernt und in einen warmen Winkel des Wohnzimmers befördert. Unter seinem Käfig hingen zwei Miniaturporträts, gemalt von Mrs. Linkinwater, sie selbst und Tim vorstellend, beide jedermann anlächelnd. Da Tims Kopf wie ein Dreikönigskuchen gepudert und seine Brille sehr gut getroffen war, so entdeckten Besucher die große Ähnlichkeit mit ihm auf den ersten Blick, worauf sie sodann weiter schlossen, dass das andere Bild Tims Frau vorstellen müsse, was sie auch ohne Umstände sagten. Anmerkung des Übersetzers: Dreikönigskuchen, siehe die Memoiren Grimaldis, und gepudert bedeutet mit Zucker bedeckt. Mrs. Linkinwater wurde daher sehr stolz auf die beiden Porträts und zählte sie den besten zu, welche ihr jemals gelungen waren. Tim glaubte ebenfalls felsenfest an die Ähnlichkeit, wie er denn überhaupt stets derselben Meinung wie seine Frau war. Ralph hatte kein Testament hinterlassen, und die er am bittersten gehasst, waren daher seine gesetzlichen Erben. Allein der Gedanke, sich durch so schmachvoll erworbenes Geld zu bereichern, war ihnen unerträglich, und sie machten deshalb ihre Ansprüche niemals geltend. Arthur Gride wurde wegen gesetzwidrigen Besitzes des Testaments in Untersuchung gezogen, wusste sich der Verurteilung zu entziehen, erlitt aber dafür eine umso schlimmere Strafe, denn nach einigen Jahren brachen Diebe bei ihm ein und ermordeten ihn in seinem Bette. Mrs. Sliderskew ging fast zu derselben Zeit mit Squeers über See und kehrte nicht wieder zurück. Brooker starb reuig. Sir Mulberry Fogg lebte einige Jahre herrlich und in Freuden auf dem Festlande, wurde nach seiner Rückkehr schuldenhalber verhaftet und starb so kläglich, wie es bei so hohen und edlen Seelen gewöhnlich der Fall ist. Das Erste, was Nicholas tat, nachdem er ein reicher Kaufmann geworden war, bestand darin, dass er seines Vaters vormaliges Haus kaufte. Mit der Zeit und als eine Schar lieblicher Kinder ihn umspielte, wurde es verändert und erweitert. Doch ließ er kein altes Zimmer einreißen, keinen alten Baum wegnehmen, nichts entfernen, woran sich Erinnerungen aus seiner Jugendzeit knüpften. Einen Steinwurf weit stand ein anderes, gleichfalls von bunteren Kinderstimmen belebtes Landhaus vom glücklichen Käthchen bewohnt. Mrs. Nickleby wohnte abwechselnd bei ihrem Sohne und ihrer Tochter, behauptete stets eine große Würde und verfehlte nicht mit großer Feierlichkeit und Wichtigkeit ihre Erfahrungen, hauptsächlich in Beziehung auf Kindererziehung, mitzuteilen. Es währte sehr lange, ehe sie bewogen werden konnte, Mrs. Linkinwater ihre Gunst wieder zuzuwenden, und es ist sogar zweifelhaft, ob sie ihr jemals ganz verzieh. Ganz nahe bei Nicholas Landsitze wohnte Winter und Sommer ein grauhaariger, stiller und harmloser alter Herr, der in Nicholas Abwesenheit die Aufsicht führte. Sein Hauptvergnügen bestand in der Beschäftigung mit den Kindern, unter denen er selbst Kind und Ordner aller Spiele war. Die kleine Welt wusste ohne den lieben Newman Knox nichts anzufangen. Auf Smikes Grabe wuchs unzertreten grünes Gras. Zur ganzen Frühlings- und Sommerzeit schmückten Kränze von Kinderhänden gewunden den Stein, und wenn die Kinder erschienen, dieselben mit frischen zu vertauschen, die dem darunter ruhenden besser gefallen müssten, füllten sich ihre Augen mit Tränen, und leise und mitleidig sprachen sie von ihrem armen, gestorbenen Vetter. Ende. Schlusswort. Es hat dem Verfasser während des Fortgangs dieses Werks ebenso viel Vergnügen als Genugtuung gewährt, von Freunden in der Provinz zu hören und aus einer Menge spaßhafter Artikel in Provinzialblättern zu entnehmen, dass mehr als ein Yorkshirer Schulherr den Anspruch erhebt, Mr. Squeers Original zu sein. Einer derselben soll sogar Rechtskundige befragt haben, ob er nicht eine Injurienanklage anstellen könne. Ein zweiter hat eine Reise nach London unternommen, um seinem Porträteur eine Züchtigung angedeihen zu lassen. Ein dritter erinnert sich sehr genau, dass ihn im Januar des vorigen Jahres zwei Herren besucht, deren einer ihn abgezeichnet, während sich der andere mit ihm unterhalten, und obgleich Mr. Squeers nur ein, er aber zwei Augen hat, Mr. Squeers im Bilde ihm auch in anderer Beziehung keineswegs gleicht, so weiß er und wissen seine Freunde und Nachbarn doch sehr wohl, wer mit dem Squeers im Bilde gemeint ist, weil die Charaktere so sprechend ähnlich sind. Der Verfasser empfindet die für ihn in dem allen liegende Schmeichelei vollkommen und erlaubt sich darauf hinzuweisen, dass Mr. Squeers, wie aus dem Angegebenen zu folgen scheint, wohl der Repräsentant einer ganzen Klasse, nicht aber ein Individuum sein müsse. Einer Klasse jedoch, die ihm hinlänglich gleicht, um ihre Ähnlichkeit mit ihm zu erkennen. Auch unter den Yorkshirer Schulinhabern gibt es Ausnahmen von der Regel, indessen versichert der Verfasser, um die Aufmerksamkeit des Publikums auf den Gegenstand noch mehr zu lenken, aus eigener Kenntnis hiermit ausdrücklich und allen Ernstes, dass Mr. Squeers und seine Schule nur schwache Gemälde einer vorhandenen Wirklichkeit und absichtlich gemildert sind, damit sie nicht für unmöglich erklärt werden. Dass Prozesse wegen Misshandlung und Vernachlässigung von Kindern vor den Gerichten anhängig gewesen, wobei Dinge vorgekommen, so schauererregend, wie kein Schriftsteller die Kühnheit haben würde, sie zum Zweck seiner Dichtung zu erfinden. Und dass ihm, während er seine Nickleby fortgesetzt, die zuverlässigsten Privatmitteilungen über Grausamkeiten und Barbareien zugekommen sind, welche diejenigen noch weit hinter sich zurücklassen, die er von Mr. Squeers erzählt hat. Desto erfreulicher ist es, ihm sagen zu können, dass sich im Nickleby auch zwei nach dem Leben gezeichnete Charaktere finden. Es ist bemerkenswert, dass die bei dem, was sich als wahr ankündigt, so sehr gläubige Welt so höchst ungläubig bei dem ist, was sich ankündigt als Fiktion, und dass sie, während sie tagtäglich im wirklichen Leben bei dem einen keine Mängel und bei dem anderen keine Tugenden anerkennen will, nur selten zuzugeben geneigt ist, dass ein stark hervorstechender, guter oder schlechter Charakter in einer fingierten Erzählung wahrscheinlich sei. Aus diesem Grunde sind jene beiden Charaktere nur leicht und unvollkommen skizziert. Diejenigen, welche sich für den Nickleby interessieren, werden mit Vergnügen vernehmen, dass die Brüder Wohlgemut leben, dass ihre unbegrenzte Freigebigkeit und Wohltätigkeit, ihre Herzenseinfalt, ihr Edelmut keine Schöpfungen der Imagination des Verfassers sind, dass sie jeden Tag und oft heimlich eins der guten Werke in der Stadt verrichten, welcher sie zur Zierde und zur Ehre gereichen. Es erübrigt dem Verfasser jetzt nur noch, seinen Lesern Lebewohl zu sagen, und er tut es mit dem schmerzlichen Gefühle, mit welchem wir fast jede Arbeit beendigen, die uns und unsere Gedanken eine längere Zeit beschäftigt hat, zumal wenn dies unter ermunternden Umständen aller Art geschehen ist. Der Verfasser eines periodisch erscheinenden Werks, sagt Mackenzie, hat in der Tat einen noch höheren Anspruch auf die Aufmerksamkeit und Rücksichtnahme seiner Leser. Andere Autoren erscheinen vor dem Publikum, nachdem sie sich alle erforderliche Zeit nehmen können. Wer Horazens Regel, sein Buch 9 Jahre im Pult zu behalten, befolgt hat, muss gar manchen Gedanken, den er in der ersten Wärme hinwarf, zurückgenommen, manchen Ausdruck geändert haben, der ihm in der Eile des Niederschreibens entschlüpfte. Der periodische Schriftsteller dagegen gibt seinen Lesern die Gedanken und Empfindungen des Tags in der Form, in welcher sie in ihm sich zuerst gestalten. Da er mit dem Freimut der Vertraulichkeit und Freundschaft vor sie hintritt, so erwartet er natürlich auch die Nachsicht derselben, und wenn er seinen Lesern Lebewohl sagt, setzt er freundschaftliche Gesinnungen bei ihnen ebenso wohl voraus, als er selbst dergleichen empfindet. Dies sind auch des Verfassers Gefühle und Hoffnungen. Möchte er sich schmeicheln dürfen, dass seine Leser am ersten Tage des nächstfolgenden Monats sein Erscheinen vor ihnen, seine Gesellschaft als etwas mit Freude Erwartetes vermissten, dass sie die Hefte, deren sie so viele empfingen und lasen, als die Korrespondenz eines Wohlbekannten betrachteten, der es wohl mit ihnen meinte und zu ihrem Vergnügen beitrug. Ende von Abschnitt 14, gelesen von Jos van Aken, Braunschweig, 17. November 2024. Ende von Nicholas Nickleby, Band 7, von Charles Dickens, übersetzt von H. Roberts.